auf Befehl, aus Lautstärken. Als Lack sterben jung, meine Welt ist dunkel. Guck am Horizont, siehst du selten Sterne funkeln. Hörst du die Bullen, kannst du sie sehen. Kraschen grad'n Schwarzkopf mit 1 Kilogramm Schnee. Die Kriminalitätsrate steigt, die Drogenpreise sinken. Die Polizei findet Kilos bei Kindern und Pasch oder Gras. Scheiß auf die Schule, nur der Knast macht dich hart. Die Nacht wird zum Tag, hier gibt's kein Sonnenschein. Der Horizont zeigt uns nur Wolken, die weinen. Nur Beton und Asphalt, mattgraue Blocks. Hass und Gewalt in den Plattenbaublocks. Die Last auf den Schultern, zu Hause die weinende Mutter. Und die Bullen machen Druckscharf, dealen ist ein Muss, Mann. Ich seh Leute, die studiert haben, trotzdem mit dem Bus fahren. Lieber tot anstatt hungern. Aslaks sterben jung, reiche leben lang. Das ist der Werdegang. Und ich wollte mich bei Merkel bedanken. Kannst du mich hören, du Schlampe? Lieber tot anstatt hungern. Aslaks sterben jung, reiche leben lang. Das ist der Werdegang. Und ich wollte mich bei Merkel bedanken. Kannst du mich hören, du Schlampe? Drama pur, Kopf gefickt, depressiv. Leben wie Hyänen in diesem System. Jeden Tag dealen, Brötchen verdienen. Different days, same shit, ho. Déjà vu, SHB, du bist erst 17. Lass die Finger weg vom Coke und Whisky. Kiff sweet, denkst im Rausch ist das Leben schön. Probleme lösen sich nicht in Rauch auf Realität. Dieses Leben macht Schizophren und Suizid gefährdet. Und dann noch die Politik von Merkel, die Polizisten nerven. Bös, das Leben ist kein Märchen. Tschö, mehr von der Knete will hier jeder. Um Stress zu vergessen, rollt man Haze in das Paper. Kinder auf Drogen oder Entzug. Die Straße dein Lehrer, die Schule tabu. Lieber tot anstatt hungern. Aslaks sterben jung, reiche leben lang. Das ist der Werdegang. Und ich wollte mich bei Merkel bedanken. Kannst du mich hören, du Schlampe? Lieber tot anstatt hungern. Aslaks sterben jung, reiche leben lang. Das ist der Werdegang. Und ich wollte mich bei Merkel bedanken. Kannst du mich hören, du Schlampe?